Wenn die Spieler des Kreisligisten FC Ostelbien Dornburg aus Sachsen-Anhalt auflaufen, dann brennt die Luft. Am Fußball, den die Dornburger spielen, liegt das nicht. Sie sind keine Ballkünstler. Aber sie sind brutal, rücksichtslos und extrem recht. Sie beleidigen, bedrohen Schiedsrichter, Gegenspieler, Publikum. Sie schlagen und prügeln auch auf dem Fußballfeld. Viele der aktiven Spieler und andere Vereinsmitglieder sind als aktive Rechtsextremisten in der Szene bekannt. Das hat zuletzt der Landesverfassungsschutz bestätigt. 59 von 65 Schiedsrichtern in der Kreisliga weigern sich, Spiele des Clubs zu pfeifen. Mehrere Vereine wollen nicht mehr gegen die Dornburger antreten. Jetzt will der zuständige Landesverband des Deutschen Fußballbundes diesen Verein, südlich von Magdeburg ist er angesiedelt, ausschließen. Tobias Oehlmeier aus unserer Sportredaktion. Nazis im deutschen Vereinssport. Wie besonders außergewöhnlich ist der Fall Ostelbien-Dornburg? Also das ist auf jeden Fall kein ganz neues Phänomen. Es hat schon vor 8 bis 10 Jahren einige Studien darüber gegeben und da hat man festgestellt, dass eben die Nazis gar nicht in bestehende Vereine eindringen. Das ist ihnen viel zu kompliziert, da die Macht zu übernehmen, sondern die gründen einfach Vereine. Das entsteht teilweise aus Wehrsportgruppen, teilweise aus NPD-Verbänden und dann hat man eben seine 7 oder 8 oder 9 nötigen Mitglieder zusammengründeten Verein und meldet sich dann, wenn es geht, zum Spielbetrieb an. Tatsächlich in dieser Ausprägung, wie jetzt bei Ostelbien Dornburg in Sachsen-Anhalt, ist es aber schon außergewöhnlich. Das haben mehrere Nachfragen bei Landesverbänden ergeben. Wobei auch in Hamburg beim SC Osterbeek gab es Rechtsradikalismus zuletzt. Aber bevor der Verband handeln musste, da hat der Verein dann selbst reagiert und die dritte Mannschaft einfach abgemeldet, 5 Mitglieder ausgeschlossen. Die Statuten des Deutschen Fußballbundes verbieten ja jede Art von Diskriminierung. Dass da ein rechtsextremer Verein reinkommt in eine Kreisliga, das kann ich mir noch vorstellen. Das weiß man ja vorab nicht, wer da alles spielt. Aber wie kann sich so ein Verein halten in der Kreisliga? Das Problem ist, wo kein Kläger, da kein Richter. Die Menschen haben einfach zum großen Teil Angst vor den Nazis. Das wird in mehreren Zeitungsberichten und Artikeln auf Online-Portalen auch so deutlich. Interviews werden da nur anonym gegeben, weil man eben Angst hat, dass man sonst Besuch, Zitat, von den Rechtsradikalen zu Hause bekommen würde. Das geht dann so weit, dass zum Beispiel einer der Spieler der Dornburger, wohl der Wortführer, eigentlich seit Monaten gesperrt ist, weil er bei einem Hallenturnier im Winter den Schiedsrichter bedrängt haben soll. Aber der spielt trotzdem und das mit der Rückennummer 18 ist wohl kein Zufall. Die 1 für den ersten Buchstaben im Alphabet, die 8 für den 8. Aha, wir können uns denken, woher das kommt. Und dieser Dennis Westermann, so heißt er, der ist offenbar in seiner Region so gut vernetzt, dass er als Parteiloser mit den meisten Stimmen in den Ortschaftsrat im nahegelegenen Stresow gewählt wurde. Und wenn er nicht gerade nebenamtlich Gegenspieler bespuckt oder beleidigt oder bedrängt, dann vertreibt er als Unternehmer Kleidung mit gewaltverherrlichten Motiven. Und die Gegner, die haben offenbar so Angst, einige Schiedsrichter auch, dass sie eben nicht aussagen. Und das heißt auch, manche Schiedsrichter seien mit Dornberger Spielern sogar befreundet. Und auch wohl der Landesverband in Sachsen-Anhalt, der spielt da keine ganz glückliche Rolle. Es gibt sogar Stimmen, die unterstellen eben eine gewisse Nähe zu Wesemann und Co. Ob das jetzt stimmt, das weiß ich nicht. Das müssten dann die gerade noch mal 6 von 65 Schiedsrichtern sein, die sich noch nicht geweigert haben. Bei denen zu pfeifen. Jetzt will der Landesverband die Dornburger aus der Kreisliga ausschließen lassen. Das hat er vor 4 Jahren schon mal versucht. Da sollte dem Verein die Lizenz verweigert werden. Damals ist man vor Gericht gescheitert. Stehen die Chancen jetzt besser? Ich denke, das ist wie bei so einem NPD-Verbotsverfahren. Da gibt es natürlich hohe Hürden, eine Partei auszuschließen, zu verbieten. Es gibt auch Hürden, Vereine zu verbieten, mit Recht. Aber diesmal könnte es klappen. Man wird sich wohl nach diesem gescheiterten Versuch von damals Rechtssicherheit verschafft haben. Sonst würde man jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen. Am Dienstag soll das ja bekannt gegeben werden, dieser Ausschluss. Ja, 15 der 19 Spieler stuft der Verfassungsschutz des Landes als Rechtsextremisten ein. Und auch der Landessportbund Sachsen-Anhalt, der hat sich eingeschaltet. Erwägt ein Ausschlussverfahren. Das hat zumindest der LSB-Chef Lutz Bengsch angekündigt, weil, Zitat, die unsportlichen, einschüchternden und gewalttätigen Aktionen der Spieler in diesem Jahr Dimensionen angenommen hätten, die seiner Meinung nach einen Ausschluss rechtfertigten. Fragt sich nur, wie lange jetzt die braune Brut dann braucht, um ein neues Nest zu bauen. Sie haben ja schon gesagt, Sie wollen dagegen klagen, ne? Ja, eben. Also wahrscheinlich wird man es nie ganz ausschließen können. Am Dienstag wissen wir mehr. Der Landesverband Sachsen-Anhalt will den Kreisligisten FC Ostelbien Dornburg ausschließen. Dieser Kreisligist ist vom Landesverfassungsschutz bestätigt äußerst rechtsextrem. Vielen Dank für die Informationen an Tobias Oehlmeier.